Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts, im Barock, hat eine Frau Theatergeschichte geschrieben. Die legendäre Neuberin. Ein wechselvolles Leben, voller Erfolge und auch Niederlagen. Die Phase des späten Barocks. Die Zeit zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und der Französischen Revolution. Eine harte Zeit für das einfache Volk in Deutschland. Der Prunk bei Hof wirft dunkle Schatten auf die Lebenswelt der Untertanen. Die gebildeteren Bürger, die Beamten und die Handwerker haben ihr Auskommen. Doch die Arbeiter und Bauern bilden 90% der Bevölkerung. Die Steuereintreiber im Dienst des Adels schmälern den kargen Lohn für harte Arbeit. Viele hungern und leben im Elend. Schulen gibt es für die breite Masse keine. Kaum jemand kann lesen und schreiben. In den Schlössern blüht die Hochkultur. Kunst, Kultur und Theater bilden den Lebensinhalt bei Hof. Unterhaltung für das Volk bieten umherziehende Spielleute, Gaukler, Marionettenspieler und Komödianten. Oftmals elende Gestalten, ebenso abgerissen wie ihre Kundschaft. Sie reisen durch die Lande, die rohen Holzkarren beladen mit Requisiten, Kostümen, Instrumenten, Büchern und Geschirr. Die Wege sind waldreich und gefährlich. Man teilt sie mit Soldaten, Räubern und Bettlern. Im Jahr 1718 schließt sich ein junges Paar so einer Komödiantentruppe an. Und die 21-jährige Schauspielerin, von der die Rede sein wird, wird ihren festen Platz in der deutschen Theatergeschichte einnehmen. Friederike Caroline Neuber wird zur Prinzipalin aufsteigen und sich zur streitbaren, berühmten Wegbereiterin der deutschen akademischen Schauspielkunst hinauftrotzen. Doch zunächst einmal war sie erst gerade ihrer bürgerlichen Existenz, ihren Büchern und ihrem brutalen Vater entronnen. Ihr frischgebackener Ehemann, Johann Neuber, stand im Dienst ihres Vaters, eines Notars. Still und heimlich hat sie sich mit ihrem Ehemann davongemacht, auf den Weg ins Abenteuer. Ein schlechtes Gewissen hat die junge Frau mitnichten, denn nach einem ersten Fluchtversuch aus dem Elternhaus hatte der Vater sie verhaften und einsperren lassen. Die Mutter war schon lange tot. Birgit Pagner, die stellvertretende Direktorin des Deutschen Theatermuseums in München, über die familiären Verhältnisse des Mädchens Friederike. Man hat ja sogar gemunkelt, dass der Vater die Mutter auf dem Gewissen hat. Die ist in sehr jungen Jahren gestorben. Und sie war dann, als sie 8 war, mit ihrem Vater alleine und hatte sehr unter ihm zu leiden. Jedenfalls war das der eigentliche Grund, warum sie ja schon auch mit 15 von zu Hause weggelaufen ist. Und dann hat der Vater, nachdem er sie wieder eingefangen hat, höchstpersönlich dafür gesorgt, dass sie und der junge Mann, der sie begleitet hat, für ein Jahr ins Gefängnis kamen. Nach all dem hat ihr Jugendfreund sie dann auch noch verlassen. Sie musste wieder zum Vater zurück, obwohl sie vom Gefängnis aus das Gericht angefleht hatte, sie in anderweitige Obhut zu überstellen. Ein paar Jahre danach lernte sie dann im väterlichen Notariat ihren späteren Ehemann kennen. Und dann hat sie den Johann Neuber gefunden, der auch hochgebildet war. Der hat die Lateinschule besucht, konnte aber sein Studium nicht fertig machen, weil der Vater der Familie gestorben war und er sich dann eben mit um den Unterhalt kümmern musste für eine Weile. Und der und die Neuberin, die sind dann eben zusammen geflohen und haben sich der Schönemannschen Truppe angeschlossen, die schon damals so ein bisschen versucht hat, auch die französische Klassik mit einzubeziehen, aber die natürlich vor allem jenen Klamauk gespielt hat. Das Volk will Spaß haben. Je derber die Scherze, umso besser. Und wenn das Blut nur gerade so spritzt auf der Bühne, weckt das schaurige Begeisterung wie im alten Rom. Die Schönemannsche Truppe ist spezialisiert auf das Genre der Haupt- und Staatsaktionen. Da geht es um Mord und Totschlag in adligen Kreisen, um Liebe und Hass und um unvermeidliche blutige Rache. Damals wird auf der Bühne viel improvisiert. Aber auch für die Entfaltung groben Witzes ist ein gewisses Bildungsniveau hilfreich. Deswegen finden die bürgerlichen Neubers freundliche Aufnahme bei der Theatergruppe, die wiederum einen vergleichsweise guten Ruf genießt. Welche Rollen die Neuberin dort übernahm, ist nicht überliefert. Die besten Schauspielerinnen und Schauspieler allerdings sind für die Haag-Hoffmannsche Gesellschaft tätig. Und da wechseln die jungen Neubers alsbald hin. Berühmt wird die Neuberin erst nach und nach. Daher weiß man wenig über ihre frühen Besetzungen, wie Birgit Pagner vom Deutschen Theatermuseum bestätigt. Sie verwaltet ein stattliches Archiv historischer Theaterzettel, auf denen, wie heute im Programmheft, der Inhalt des Stückes angekündigt wurde. Anhand von Theaterzetteln, da erfahren wir dann etwas über den Inhalt der Stücke. Sehr häufig ist eine Inhaltsangabe mit dabei. Was noch nicht mit dabei ist, sind die Namen der Schauspieler. Also so erfährt man zwar etwas über die Rollen, welche Rollen vorkommen, aber meistens nicht, wer sie gespielt hat. Erst seit wenigen Jahrzehnten treten Frauen überhaupt auf im Theater. Bis dahin haben Männer die Frauenrollen übernommen. Doch der Theaterleiter, der Prinzipal, ist stets ein Mann. Zumindest nach außen. Jeder Prinzipal hatte eine Frau. Und wenn der Prinzipal gestorben war, dann hat nicht automatisch die Witwe die Truppe übernommen, sondern die musste praktisch heiraten. Und dann hat ihr neuer Ehemann die Truppe übernommen. Und so war das auch mit der Haag-Hoffmannschen Truppe. Der alte Haag ist gestorben. Die Witwe heiratete den Schauspieler Hoffmann, der in der Truppe war. Und deswegen galt der offiziell als Prinzipal. Als die Witwe gestorben war und der Hoffmann alleine dastand, ging das Theater zugrunde. Der offizielle Prinzipal Hoffmann kann die Schulden nicht mehr begleichen und setzt sich bei Nacht und Nebel aus Hamburg ab, wo seine Truppe gerade gastiert. 1727, die Neuberin ist gerade 30 Jahre alt, sitzt sie mit ihrem Mann und der Haag-Hoffmannschen Truppe mittel- und führungslos in Hamburg fest. Rasch ergreift sie nun die Initiative. Die Prinzipale und Prinzipalinnen sind mit ihren Truppen durch die Lande gezogen und durften nur in den Städten spielen, wenn sie vom Kurfürsten das entsprechende Privileg hatten. Und dann nannten die sich, wie die Neubersche Truppe zum Beispiel, die Kurfürstlich-Sächsische und Königlich-Polnische Hofkomödiantentruppe. Das heißt, August der Starke war Kurfürst von Sachsen und er war auch König in Polen und der hat ihnen das Privileg erteilt. Und das hieß aber nicht, dass sie bei Hofe gespielt haben. Also das war sehr, sehr wichtig und unabdingbar, dieses Privileg zu haben. Andernfalls durfte man nicht zum Stadttor hinein. Wenn dann so ein Landesherr allerdings gestorben ist, dann war das ganz hart für diese Truppe, denn sie verloren damit ihr Privileg und es gab genügend Konkurrenten. Und das ist auch der Neuberin so gegangen und ihrer Truppe, die ihnen dann eben das Privileg wieder abgejagt haben und dann mussten sie die Stadt verlassen. Doch zunächst hat sie Glück und erwirkt für ihre Truppe das Aufführungsrecht für Leipzig von August dem Starken. Gespielt werden durfte während der Messe, die Woche zuvor und danach, dreimal im Jahr. Somit war die Neubersche Truppe ein Viertel des Jahres in Leipzig beschäftigt. Die damals schon weltweit bekannte Messe lag am Knotenpunkt aller Wirtschaftswege. Ganz Europa traf hier zusammen. Auch türkische, arabische und armenische Händler reisten mit ihrem Warenangebot an. Die ganze Stadt ein Markt. Nichts, was es hier nicht gibt. Von feinster Seide über chirurgische Instrumente bis hin zu exotischen Früchten und orientalischen Gewürzen. Mittendrin die Neuberin mit ihrer Theatertruppe. Sie erhält die Erlaubnis, einen festen Spielort zu installieren, über den Fleischbänken, genau im Zentrum des Messegeschehens. Natürlich nur ein besserer Bretterverschlag. Aber durch die gute Lage und den zunehmend glanzvollen Ruf der Neuberschen Truppe ein Kassenmagnet. Schnell umfasst die Truppe 20 Mitglieder. Und in Leipzig wird ein fester privater Haushalt etabliert, in dem die unverheirateten Komödiantinnen unterkommen. Die Neuberin hatte sich vorgenommen, Moral nicht nur auf der Bühne, sondern auch weit hinter den Kulissen zu fördern. Zum Ruf des Schauspielvolks von damals, die Theatermuseumsfrau Birgit Pagner. Auf der einen Seite haben die damaligen, also das damalige Publikum, die Bürger, das Volk, auch der Hof, die Komödianten verachtet. Die hatten keine Sitten, waren verwahrlost, schmutzig, klauten. Das alles hat man ihnen nachgesagt und es war ja auch Ziel der Neuberin, das zu ändern. Den Ruch des Halbseidenen wollte die Prinzipalin abstreifen. Im Neubürschen Haushalt in Leipzig galten bürgerliche Regeln für ihre Schauspieler. Die jungen Damen kamen unter ihre Fittiche. Die Männer wurden angehalten, ihre Mahlzeiten bei ihr im Haus einzunehmen, damit keiner behaupten konnte, man hätte ihn ins Wirtshaus gezwungen. Auf Manieren wurde geachtet und auf die Vermeidung von heimlichen Liebeleien. Manch einer in der Truppe war schneller verheiratet als gedacht. Nach außen hin ist Johann Neuber der Prinzipal und Direktor der Theatertruppe. Doch dass seine Frau als treibende Kraft wirkt hinter allem, spricht sich schnell herum. Sie ist das charismatische Bühnentalent. Aus ihr sprudeln die Ideen für neue Stücke. Der Neuber tritt, wenn überhaupt, in kleinen Rollen auf und kümmert sich um Organisatorisches. Im Deutschen Theatermuseum bewahrt man einen Theaterzettel, also eine gedruckte, bebilderte Programmwerbung aus der Zeit auf. Birgit Pagner interpretiert das Blatt. Das zeigt eben eine typische Situation. Wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema befasst hat, weiß man, dass damals in diesen Wandertruppen eben der Hans Wurst eigentlich die Hauptfigur war und dass das Publikum auch diese Figur erwartet hat. Der war sehr zotig unterwegs und machte derbe Späße und war eigentlich immer so der ernsten Figur dann nebendran gestellt. Das heißt, so richtige Trauerspiele gab es eigentlich gar nicht, sondern das waren sogenannte Haupt- und Staatsaktionen und spielte dann in einem höfischen Milieu. Und es ging dann um Liebesverwicklungen, um auch sehr blutige Geschehnisse. Diese Haupt- und Staatsaktionen waren sehr dafür bekannt, dass also da Menschen geschlachtet wurden und das Blut spritzte. Und damit die Sache aber nicht zu ernst wurde, gab es diesen Hans Wurst, der immer wieder dann mit den tollsten Einfällen das Ganze auflockerte und sich oft damit, also mit seinen Späßen, sehr weit unter der Grenze des guten Geschmacks bewegt hat. Lachen wollten die Leute. Wut und Häme gegen die Großkopferten feiern, die auf der Bühne ähnlich dümmlich agierten wie der Hans Wurst. Es gab aus Platzgründen keine Sitzplätze. Die Zuschauer drängten sich vor, neben und oft alkoholisiert auch auf die Bühne. Während der Aufführungen wurde gegessen, getrunken und mit den Nachbarn geredet. Man kam und ging. Von dieser Sorte Spektakel will die Neuberin weg. Und auch vor allem vom Hans Wursten, eine kasperlhafte Figur, dessen Kommentare in der Regel unterhalb der Gürtellinie angesiedelt waren. In der Sprache des Hofes gab es bereits wesentlich bessere Stücke. Und da die Neuberin wohl Französisch kann, versucht sie sich an etlichen Übersetzungen und Adaptionen auf Deutsch. Ihr neuer Stil kommt gut an. Sie verband das Ordinäre, das Vulgäre. Die Bühnendialoge zielten auf moralische Grundsätze ab. Blut spritzt nun keines mehr und die Neubersche Truppe findet schnell Beifall in bürgerlichen, höfischen und universitären Kreisen. Leipzig war für die Verhältnisse des 18. Jahrhunderts eine Metropole. Mit 30.000 Einwohnern eine der größten Städte Europas, Sitz einer renommierten Universität. So kommt es zu einer der wichtigsten Begegnungen. Gerade als die Neuberin beschlossen hatte, nicht immer nur als Frau aufzutreten, sondern auch gelegentlich in die männlichen Hauptrollen zu schlüpfen. In einer dieser Hosenrollen hat sie zum Beispiel dann auch den Gottsched, den großen Literaturprofessor und Poetologen in Leipzig, kennengelernt. Der hat sie gesehen in einem Stück, in dem sie die sächsischen Studenten parodiert hat. Und die hat sie alle vier gespielt und das muss sie so bravourös gemacht haben, dass Gottsched begeistert war. Bekannt ist aber dann eben doch die Allianz, die sie geschmiedet haben, die Neuberin eben mit ihrer Truppe und den Möglichkeiten, Theater zu spielen, und Gottsched mit seinen Ideen, wie man eben die dramatische Kunst heben kann, wie man überhaupt zu einer deutschen Dichtkunst kommen kann, nach dem Vorbild der französischen Klassik. Das war ja sein ganzes Bestreben und sein hohes Ziel war, dass das, was auf dem Theater gezeigt wurde, ganz einfach auch einen moralischen Lehrsatz hatte. Werke von Corneille, Voltaire und Molière gelten als Vorbilder für die zu entwickelnde neue deutsche Dichtkunst, die die Neuberin künftig mit der Hilfe von Johann Christoph Gottsched auf die Bühne bringen will. Gottsched verspricht neue Stücke und macht in seiner Monatsschrift Der Biedermann Reklame für den neuen Stil der Neuberin. Doch dann stirbt August der Starke, der der Neuberschen Theatertruppe ihr Aufführungsprivileg für Leipzig verliehen hatte. Damit erlischt das alte Recht. Um die neuen Privilegien musste sich nun wieder neu beworben werden. Die Neuberin unterliegt ihrem Konkurrenten Müller, einem bekannten Hans-Wurst-Interpreten, und muss ihm sogar ihre Bühne in Leipzig abtreten. Nach 7 Jahren hat die Schauspieltruppe ihre Heimat verloren. Die Neubersche Truppe zieht notgedrungen weiter. In Braunschweig ergibt sich ein Engagement beim Herzog Ludwig Rudolf, der sein schmuckes Opernhaus zur Verfügung stellt. Dort geben sie den Sterbenden Cato, das erste Drama des Leipziger Literaturwissenschaftlers Gottsched. Hoch erfreut und stolz schreibt die Neuberin dem Autor in einem Brief: Habe zu berichten, dass wir morgen mit großer Pracht und Herrlichkeit auf dem Operntheater ihren Cato vorstellen werden. Unter lauter angezündeten Wachslichtern durch das ganze Theater und der Musik von der herzoglichen Kapelle, welche sich auf unser Ansuchen mit einer besonders sanften Trauermusik hören lassen wird. Ihre Trauermusik entpuppt sich als schlechtes Omen, denn 2 Wochen nach der Aufführung stirbt der Braunschweiger Herzog, ihr Gönner. Der Nachfolger bestimmt, sie muss wieder weiterziehen. Es geht nach Frankfurt, Kiel und letztlich Hamburg. Eine Riesenstadt, fast 3-mal so groß wie Leipzig, viele reiche Bürger. Hier versucht die Neuberin, einen neuen Hauptstützpunkt für ihre Truppe zu etablieren. Wieder muss eine neue Bretterbude errichtet werden. Das managt ihr Mann Johann, der dieses Mal sogar Sitzplätze einbaut. Sie spielt die französischen Klassiker und den Gottsched. Doch nach einem Dreivierteljahr kommen immer weniger Besucher ins Theater. Es ist klar, die Hamburger Herzen hat sie nicht erobert. Besser sieht es da zunächst in Kiel aus. Von dort hat die Truppe eine Einladung vom Herzog Karl Friedrich von Holstein erhalten. Er ist begeistert, verschafft der Neuberin Ruhm und Geld. Doch nach 3 Jahren stirbt er. Aus ist es mit dem Hofprivileg. 1740 kehrt sie nochmal zurück an die Waterkant. Aber dann ist Hamburg Vergangenheit. Ein Bühnenzitat zum Abschied ist erhalten. Denn von der Schauspielkunst habt ihr sehr wenig Licht, weil's euch an Zärtlichkeit, Natur und Kunst gebrecht. So klingt eine eigensinnige und selbstbewusste Prinzipalin, die keine Kompromisse kennt. Aber ganz so ist es nicht gewesen, denn sie musste ja für ihre Truppe sorgen, 20 Mäuler füttern, dazu die Vizedirektorin des Deutschen Theatermuseums in München. Also wenn es um ihr Ziel ging, nämlich für eine ganz bestimmte Dramatik sich einzusetzen mit ihrem Theater, nämlich im Sinne Gottscheds, und wenn es darum ging, auch den Hans Wurst von der Bühne zu vertreiben, was man ihr ja nachsagt, sie hätte ihn angeblich auf der Bühne verbrannt, was ich nicht so ganz glaube, aber sie hat ihn zurückgedrängt, dann war sie natürlich nicht kompromissbereit. Sie musste aber hinterher wieder Kompromisse machen, weil die Leute den Hans Wurst wollten. Das hat sie nämlich bitter erfahren müssen. Den musste sie schon wieder einführen, aber gemilderter. Also nicht mehr in der derben Fassung, wie sie ihn noch kennengelernt hatte. Nach einer kurzen Rückkehr nach Leipzig folgt der Ruf nach St. Petersburg. Am dortigen Hof lebten viele Deutsche. Die herrschende Zarin Anna umgab sich mit viel Pomp und Kunst. Die Prachtentfaltung dort galt als legendär und es wurde gut gezahlt. Auch wenn die Reise dorthin mühsam war, nach Hamburg waren die Neuberschen Vorstellungen auch in Leipzig nicht mehr immer ausverkauft. Da kam der Ruf in die Ferne gerade recht. Die Truppe macht sich auf. Zurück bleibt der renommierte Schauspieler Heinrich Gottfried Koch, der der Neuberin 20 Jahre lang treu gedient hat als Ensemblemitglied. Er hat andere Pläne, wie die Prinzipalin später mit Entsetzen feststellen wird. Er baut eine Konkurrenzbühne auf. Die Aufführungen in St. Petersburg sind ein voller Erfolg. Zarin Anna ist hochbegeistert. Und da passiert es nach ein paar Monaten wieder. Die Zarin stirbt ganz plötzlich, wie zuvor etliche Gönner der Neuberin. Zum Nachfolger auf ihrem Thron hat sie einen 2 Monate alten Säugling aus der Verwandtschaft bestimmt. Wieder muss die Neuberin nach wenigen Monaten des Erfolges und der guten Bezahlung gehen. Wohin nun? Ohne durchdachten Plan kehrt sie wieder nach Leipzig zurück. Doch ihr Stern ist dort im Sinken begriffen. Ihr Theater ist zwar bei den Leipziger Studenten sehr beliebt, aber die haben ja selber wenig Geld. Ein junger Theologiestudent bietet der Neuberin an, ihr ein Stück zu schreiben für das Repertoire. Sie sagt zu, er liefert. Bald gibt es eine Premiere. Der junge Gelehrte heißt das Stück. Und der junge Dichter heißt? Gotthold Ephraim Lessing. Die Premiere findet 1748 statt. Die ersten Gehversuche eines später weltberühmten Dichters fanden bei der Neuberschen Theatergesellschaft statt. Doch gerade dann ändert sich der Publikumsgeschmack. Die Neuberin entfernt sich vom Zeitgeist. Ihre moralischen Gleichnisse haben sich überlebt. Die Besucherzahlen sinken immer weiter. Sie kann die behördlichen Abgaben nicht mehr entrichten. Folgender Brief an den Magistrat ist erhalten. Ist also alles nur dahin abgezielt, mich gänzlich zu verderben? Und da ich alle mein Vermögen, auch was ich in anderen Ländern verdienet und hierher gebracht, an das Theaterwesen gewendet habe, mich davon zu jagen? Und zur Belohnung für all meine saure Arbeit, so ich an die Komödianten gewendet, mich an den Bettelstab zu bringen? Und, da auch das Betteln verboten ist, mich endlich Hungers sterben zu sehen? Mit ihrem alten Freund Gottsched, dem Literaturwissenschaftler, hat sie sich überworfen. Der junge Lessing verlässt Leipzig. Ihr Schauspielkumpan Koch überbietet sie beim Pachtzins in ihrer Leipziger Spielstätte und erzwingt ihren Auszug. Die berühmte Prinzipalin ist im Alter von 53 Jahren am Ende ihrer Karriere angelangt. Ihr Repertoire gilt plötzlich als altmodisch. Dazu nochmals Birgit Pagner vom Deutschen Theatermuseum. Das war eine Zeit lang neu und besser als das, was man hatte, aber das konnte es natürlich nicht bleiben. Und dann kamen die Stürmer und Dränger und vor allen Dingen, da kam ein Lessing und hatte also auch Pläne mit dem Theater in Hamburg und hat das ja auch alles in seiner hamburgischen Dramaturgie festgehalten. Nach ihrer endgültigen Vertreibung aus Leipzig blieben ihr noch 10 Lebensjahre, 7 davon mit ihrem Mann. Erst nach ihrem Tode wurde der Theaterszene klar, wie verdient sich die Neuberin um das Ansehen der deutschen Schauspielkunst gemacht hat. Gestorben ist sie bei einem Bauern, der die 63-Jährige 1760 am Ende begrub. In aller Stille und ohne Grabstein. Ein literarisches Denkmal erhielt sie erst 2 Jahrzehnte später. Goethe schilderte ihre Persönlichkeit als Madame de Retti in Wilhelm Meisters Lehrjahre. Der Dichterfürst hatte sie nicht mehr kennengelernt, aber ihr Ruf als Theaterlegende war für alle Zeiten gesichert. Das war eine Sendung von Renate Werisch über die Neuberin, Theaterprinzipalin und barocke Theaterlegende. Es sprachen Irina Wanka, Stefan Wilkening und Hemma Michel. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Frank Halbach. Sie hörten einen Podcast von Radio Wissen.